Heute Mittag starb auf dem Landsitz des Staatsrates Döllensee der Vorsitzende des DDR-Staatsrates Walter Ulbricht. Wir bringen deshalb in Abänderung unseres Programms die Sendung Bezugspunkte und Streiflichter zum politischen Lebensweg von Walter Ulbricht. Das Manuskript schrieb Wilfried Schulz. Er war Held der Sowjetunion, Träger des Lenin- und Karl-Marx-Ordens, Held der Arbeit. Der Vaterländische Verdienstorden der DDR in Gold und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Leipzig würdigten seine Verdienste. Im Dezember 1962 feierte er seine 50-jährige Parteimitgliedschaft. Er wurde respektiert von vielen, aber auch gefürchtet und mit Hass bedacht. Persönlich verehrt wohl nur von wenigen. Er kämpfte auf seine Art für eine Idee, eine Partei, unerschütterlich im Glauben an die Richtigkeit der Lehre, wie er sie verstand. Er war kein bewegender Redner, wirkte oft unbeholfen, gefühllos, voll kalter Agitationsrhetorik, wenn er sich humorvoll geben wollte, zuweilen peinlich. Oft gab er sich leutselig, doch Herzlichkeit kannte er offenbar nur im engsten Familienkreis. Unter seinen Kampfgefährten zählte ihn, soweit bekannt, niemand zu seinen Freunden. Es ist viel über ihn geschrieben worden, Arges und Lobendes, auch Lobhudelndes. Aufsätze und Reden von ihm füllten eine Unzahl von SED-Schriften. Doch persönliche Streiflichter über den Menschen Ulbricht blieben selten. Nur gelegentlich äußerte er sich selbst, gab Einblick in seine Erlebnis- und Vorstellungswelt, wie beiläufig in einem Interview mit dem niederländischen Fernsehen kurz vor seinem 75. Geburtstag. Glauben Sie, waren mal als Wanderbursche bei uns? Ja, bei uns war es üblich, nicht wahr, dass man, wenn man die Lehre beendet hatte, dass man in anderen Ländern weiterlernt, im Beruf und auch um die Menschen und das Leben kennenzulernen. Nun, und also ich bin gewandert bis Italien, nicht wahr, und dann habe ich in der Schweiz gearbeitet und bin auch nach den Niederlanden gekommen. Wo waren Sie da? Ich war also in Haarlem, habe ihre Blumenfelder bewundert, ja. Habe ihre Museen also besichtigt, ja. Also ich muss ja auch sagen, und ich kann mich entsinnen, nicht wahr? Ich bin einmal einen Tag auch mit ihr, mit einem Kahn, den ganzen Tag durch ihre Kanäle gefahren, ja. Also die Romantik, nicht wahr, der Niederlande, habe ich kennengelernt. Und hat mich sehr gefreut. Wann waren Sie da? 1912. Sie sagten, es waren die Museen. Sie lieben Gemälde? Ja, ja. Welche Spezial? Gut, also die großen Niederländer, nicht wahr? Rubens, nicht wahr? Van Dyck und so weiter. Haben uns selbstverständlich sehr interessiert. Und man sagt Ihnen auch noch, dass Sie Musik lieben, dass Sie am Silvesterabend die 9. Symphonie Beethovens immer spielen. Ja, das hängt zusammen mit der Tradition, oder so sind wir, sind erzogen im Geiste der Tradition der alten marxistischen Arbeiterbewegung, ja. Als die Sozialdemokratie noch marxistisch war, da war es üblich, dass in Leipzig zu Silvester Beethovens 9. Symphonie aufgeführt wurde. Ja? Und diese Gepflogenheit haben Sie immer beibehalten? Die haben wir beibehalten und die haben wir hier auch wieder eingeführt. In der Deutschen Demokratischen Republik wurde das wieder eingeführt. Herr Staatsratsvorsitzender, haben Sie überhaupt Freizeit? Freizeit? Momentan führe ich den Kampf um den freien Sonntagnachmittag. Und was tun Sie dann? Wie verbringen Sie so einen Sonntagnachmittag? Na, entweder ich lese, nicht wahr, oder ich widme mich dem Sport. Ja, Sie werden demnächst 75 und sehen noch nicht so aus, als würden Sie auch demnächst ausscheiden. Wenn man also regelmäßig trainiert, nicht wahr, dann kann man die Gesundheit schon. Ja, ich trainiere noch. Ich schwimme regelmäßig, ich ruder regelmäßig, ja. Sie sind ja also ein Vollprofil, also. Schwimmen, das haben Sie also mit Mao Zedong gemeint. Nein. Erstens wird das ohne Film gemacht, nicht wahr? Und zweitens? Zweitens wissen Sie, ich habe Schwimmen wirklich gelernt als Schuljunge. Ja? Ich mache also kein Reklameschwimmen, wo andere Leute also sozusagen, um zu zeigen, nicht wahr, dass ich existiere, ja? Dann sehen Sie sowieso, wenn ich durch die Straßen gehe, sehen Sie, dass ich da bin. Herr Ubricht. Ein solches Theater machen wir nicht. Nee. Mal zu tun. Herr Ubricht, wenn Sie nun so Ihr Leben überblicken, Sie sind immer ein überzeugter Kommunist gewesen, sind Sie dann mit dem Erreichten zufrieden? Sind Sie ein glücklicher Mensch? Ich denke ja, ein glücklicher Mensch bin ich. Warum? Weil das, was uns in der Jugendzeit in der deutschen Arbeiterbewegung gelehrt wurde, über den Weg und die Ziele des Marxismus, ja, das verwirklichen wir jetzt hier in einem Teil Deutschlands. Der größte deutsche Denker war Karl Marx. In einem Teil Deutschlands sind wir dabei, diese Lehre zu verwirklichen. Das ist doch ein grandioses Ereignis, ja, ein grandioser Erfolg. Und ich habe mit daran teilgenommen, ja. Er fühlte sich als Glied einer menschheitsverbessernden Bewegung. Doch er hat nicht nur teilgenommen, er hat aktiv mitgewirkt, mitgeprägt im Rahmen seiner Vorstellungswelt, die schon früh fixiert wurde in der Zeit seiner Jugend und Reifejahre vor dem Ersten Weltkrieg in seiner Heimatstadt Leipzig. Revolutionsgläubigkeit und ein vereinfachtes Klassenkampfschema, in das er auch später die Welt hineinzwängt, lernt der 1893 geborene Ulbricht bereits im Elternhaus, in der kleinen Dachwohnung eines Hinterhauses in der Lessingstraße. Sein Vater, der in Heimarbeit für Konfektionsbetriebe schneidert, ist Mitglied der streng marxistischen Leipziger Parteiorganisation der SPD und der Gewerkschaft. Auch die Mutter ist Parteimitglied und wie der Vater aus der Kirche ausgetreten. Für den jungen Ulbricht werden nach der Volksschule und zu Beginn seiner Tischlerlehre Jugendweihe, Arbeiterjugendbildungsverein und Arbeiterturnverein prägend für seinen weiteren Lebensweg. Parteieintritt 1912 und Besuch der Leipziger Parteischule verfestigen sein Weltbild, für das die marxistischen Schulungshefte jener Tage eine Rezeptur lieferten, die jede Frage einfach beantwortbar machte. Zeitgenössischer Atheismus und Darwinismus gehörten ebenso zum hier vermittelten Bildungsstoff wie die Schriften von Marx, Engels und Bebel. Die sozialen Verhaltensnormen, die man damals anstrebte, hat Ulbricht bis in sein spätes Lebensalter beibehalten. Damals im Arbeiterjugendbildungsverein war man gegen Ausbeutung, Alkohol und Rauchen, gegen Kartenspiel und Schundliteratur. Durch Wanderungen in die Umgebung der Stadt wollte man die Liebe zur Natur bekunden. Unterwegs sang man sozialistische Kampflieder. Gemeinsame Besuche von Museen, Theatern und Ausstellungen, Kampfabende gegen Schundliteratur und literarische Abende, auf denen Schillers Räuber, Kabale und Liebe, Goethes Faust und andere Werke der Klassiker mit verteilten Rollen deklamiert wurden. Diesem dem Bürgertum entlehnten Bildungsideal der deutschen Arbeiterbewegung der Jahrhundertwende blieb Ulbricht Zeit seines Lebens verhaftet. Er hat versucht, all dies in der DDR wieder auferstehen zu lassen, zur Maxime zu erheben. Sauber und anständig leben, das klassische Kulturerbe pflegen, Ordnung und Disziplin halten, regelmäßig Sport treiben. In der Kommunistischen Partei, in der Verknüpfung von marxistischer Revolutionsgläubigkeit und leninistischem Organisationsrezept, in der Kaderpartei neuen Typus fand Ulbricht den seinen Vorstellungen und Anlagen entsprechenden Wirkungsbereich. Nach Spartakusbund und Teilnahme an der Gründungsversammlung der Leipziger KP-Gruppe, Mitwirkung an Streik- und Straßenkämpfen, Ulbricht beschafft Waffen, beginnt er 1921 seine Karriere als hauptamtlicher KP-Funktionär. Die Parteizentrale setzt ihn als Sekretär der Bezirksleitung Großthüringen ein. Sein Arbeitseifer, mit dem er dort die Partei reorganisiert, fällt auf. Der damalige KPD-Chef Brandler, später als Rechtsabweichler ausgeschlossen, holt ihn 1923 nach Berlin. Als Mitglied des Deutschen Organisationsbüros und des Militärrats der KPD organisiert Ulbricht illegale Leitungen und auch mit Hilfe sowjetischer Berater Waffen für einen KP-Aufstand, der schließlich wegen der fehlenden Bataillone abgeblasen werden muss. In der Abteilung Zelle, zuständig für die Umorganisation der Partei nach sowjetischem Vorbild in Betriebszellen anstelle der alten sozialdemokratischen Wohngebietsorganisationen, wird Ulbricht schließlich in der Partei unter dem Spitznamen Genosse Zelle bekannt. Emsigkeit, Fleiß und Beharrlichkeit im Organisieren und Durchführen sind Ulbrichts Stärke. Noch 1963, auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Partei- und Staatschef, ist er, wenn er davon spricht, in seinem Element. Ich erinnere mich, aufgrund der Lehren der Arbeiterkämpfe stellte ich vor 40 Jahren in der Parteiführung der Kommunistischen Partei Deutschlands die Frage, anstelle der sozialdemokratischen Organisationsform das leninsche Prinzip des Parteiaufbaus auf der Grundlage der Betriebszellen durchzuführen. Lange Auseinandersetzungen mit rückständigen Auffassungen waren notwendig, bis sich dieses Organisationsprinzip der Partei neuen Typus bei uns in Deutschland durchsetzte. Aber heute, 40 Jahre später, sind wir nicht nur die führende Partei im Staat, sondern wir beschäftigen uns auf dem Parteitag mit der Anwendung des Produktionsprinzips im Partei- und Staatsaufbau von oben bis unten. Von oben bis unten organisierte Ulbricht erst Betriebszellen, später die DDR und immer gegen den Widerstand von unten. Demokratische Willensbildung von unten nach oben, Eigeninitiative und Spontaneität, alles was nicht von oben, von der Zentrale nach Direktiven organisiert war, erregte sein Misstrauen. Ob antifaschistische Volksausschüsse und Nationalkomitees, die sich 1945 spontan gebildet hatten, oder 1956 Arbeiterräte in volkseigenen Betrieben, sie wurden aufgelöst oder mit Hilfe des Staatssicherheitsdienstes zerschlagen. Selbstverwaltung, auch kommunistische, wie etwa die jugoslawische, waren für Ulbricht gleichbedeutend mit Anarchie. Das öffentliche und wenn möglich auch das private Leben, gelenkt und geleitet von einer Zentrale, die Organisations- und Verhaltensdirektiven herausgab, die durchzuführen und ständig zu kontrollieren waren, wo Disziplin und Gehorsam walteten, so sah sein gesellschaftliches System des Sozialismus aus. Das Organisationsschema der Kommunistischen Partei übertragen auf die Gesellschaft, die Partei selbst als allwissende Gehirnzentrale. Unsere Partei hat ein klares Bild für die entwickelte sozialistische Gesellschaft in unserer Republik vorgezeichnet. Es ist kein Traumbild, sondern durch die schöpferische Anwendung des Marxismus-Leninismus wissenschaftlich begründet und exakt berechnet. Unsere Partei besitzt eine genaue Vorstellung darüber, wie sich bei uns künftig Wissenschaft und Technik, die Volkswirtschaft, der Staat, das Bildungswesen, das Militärwesen, das geistig-kulturelle und sportliche Leben, wie sich die Menschen und ihre Beziehungen untereinander entwickeln werden. Es mag mit den historischen Umständen zuzuschreiben sein, dass Ulbricht nie ein inneres Verhältnis zur Demokratie fand. Doch augenscheinlich entsprach diese Einstellung auch seinen Eigenschaften und Neigungen. Sie wurde entscheidend mitbeeinflusst durch Ulbrichts frühen Kontakt zur Moskauer Zentrale der Kommunistischen Internationale, der Komintern. Der Sprung nach Moskau ist für Ulbricht zunächst die Folge einer Karrierepanne. Als Anhänger Brandlers wird er 1924 nicht mehr ins Organisationsbüro der KPD gewählt. Eine Lehre, die er offenbar daraus zieht, ist, sich künftig nicht mehr auf eine Richtung in der KP festlegen zu lassen, sondern rechtzeitig mit der jeweils Stärksten zu marschieren. Man muss nur wissen, welches ist. Und dazu verhilft der Apparat, das Innensein, als eine Art Unfallversicherung, die Ulbricht später meisterhaft beherrschte beim Ausschalten von Konkurrenten, erst in der KPD, dann in der SED. Die Panne in Berlin, auch die Abteilung Zelle wird aufgelöst, erweist sich dann doch noch erfolgversprechend. Der russische Kominternbeauftragte Manuilski, der nach linientreuem Nachwuchs Ausschau hält, nimmt sich des quasi arbeitslosen Ulbricht an und schickt ihn nach Moskau zur Leninschule. Von dort ist der Weg frei in den Kominternapparat. Mitarbeiter im Ressort Zellenwesen der Organisationsabteilung der Komintern, dann Instrukteur des Exekutivkomitees mit Organisationsaufträgen nach Wien und Prag und dann wieder in der Moskauer Zentrale als Spezialist für Betriebszellen. Bald darauf wird er Vertreter der KPD beim Exekutivkomitee der Komintern. Es ist die gleiche Zeit, da in Moskau Stalin als Generalsekretär der KPD-SU den Parteiapparat beherrscht und mit seiner Hilfe die großen Rivalen aus der Revolutionszeit nacheinander auszuschalten beginnt. Die stalinistische Bürokratie wird auch zum Vorbild der Bolschewisierung der Parteien der Kommunistischen Internationale, die von der Kominternleitung in Moskau betrieben wird. Straffer Zentralismus, schärfste Kontrolle und strengste Disziplin bis zur Selbstverleugnung zerstören jegliche innerparteiliche Demokratie. An ihre Stelle treten Intrigenkämpfe um die Macht und Karrieredenken der Apparatfunktionäre. Neben Leipzig, dessen heimatlichen Dialekt er Zeit seines Lebens behielt, wurde Moskau für Ulbricht der zweite Bezugspunkt seines Lebens. Moskau nicht als Stadt oder Summe seiner Bewohner, Sie blieb ihm fremd, wie Berlin, sondern Moskau als das Mekka des Kommunismus, als Sitz der höchsten Zentrale, von der die großen Lehrer und Führer die Richtlinien erteilten. Ob Ende der 20er Jahre, nach seiner Rückkehr aus Moskau nach Deutschland, wo er in der Berliner Parteizentrale die Stalinisierung der Partei mit vorantreibt, oder in den 30er Jahren in der Pariser Auslandsleitung, dann wieder in der Sowjetunion während des Krieges oder nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone, auf Ulbricht konnten sich die Moskauer Führer verlassen. Wenn Stalin die Sozialdemokraten zu Sozialfaschisten stempelt und zum Hauptfeind erklärt, wirft auch Ulbricht bedenkenlos Sozialdemokraten und Nationalsozialisten in einen Topf. Ulbricht, 1932, im Deutschen Reichstag. Die Diskussion in diesem Reichstag zeigte, dass dieser Reichstag im Zeichen der imperialistischen Kriegspolitik tagt. Er zeigt, dass sich Nationalsozialisten und Sozialdemokraten den Rang ablaufen, wer die treuesten Diener Hindenburgs und Bräuner sind. Die deutschen Sozialdemokraten, die hier auftraten, die versuchten zu beweisen, dass sie es waren, die Interessen der Krupp und Kompanie am besten vertreten haben. Als schließlich in Moskau nach der Katastrophe von 1933 in den Jahren 1934 und 1935 die Parole ausgegeben wurde, eine breite antifaschistische Einheits- und Volksfront gegen Hitler zu schaffen, gehörte Ulbricht mit zu den Ersten, die die neue Linie propagierten. Doch alle Volksfront- und Einheitstaktiken sind für Ulbricht nur Durchgangsstationen zum alten Ziel. Auf dem 7. Weltkongress der Komintern 1935 in Moskau erklärt er: Das Ziel unseres Kampfes ist Sowjetdeutschland. Die nächste Aufgabe ist der Kampf für den Sturz des Hitlerfaschismus. Im Kampf um die Sowjetmacht kann unter den Bedingungen der politischen Krise, wenn das Kräfteverhältnis in den Massen die Rätemacht noch nicht möglich macht, die Schaffung einer Regierung der antifaschistischen Volksfront möglich sein, um dann unter besseren Bedingungen weiter zu kämpfen für die proletarische Diktatur. Als 1936-37 in Paris der Versuch gemacht wird, eine deutsche Volksfront aller antifaschistischen Kräfte zu schaffen, intrigiert und taktiert Ulbricht in einer Weise, die den Präsidenten des vorbereitenden Ausschusses, den Schriftsteller Heinrich Mann, schließlich zu der Äußerung veranlasst: Sehen Sie, ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der plötzlich behauptet, der Tisch, an dem wir sitzen, sei kein Tisch, sondern ein Ententeich, und der mich zwingen will, dem zuzustimmen. Zur Zeit der großen Tschistka, der stalinistischen Schauprozesse und Säuberungen, rechtfertigt Ulbricht in Reden und Artikeln, er ist Mitglied des Politbüros der KPD, die Verurteilung, Verbannung oder Hinrichtung zahlreicher Kommunisten, auch aus den Reihen der KPD, mit denen er selbst jahrelang zusammengearbeitet hatte. Erst ein Vierteljahrhundert später, 1963, nach der zweiten Verdammung Stalins durch Chruschtschow, äußert sich Ulbricht öffentlich über Fehler Stalins in den 30er Jahren. Selbstverständlich hatten schon 1930 bis 1932 bestimmte enge Auffassungen Stalins bestimmte Einwirkungen auf die Politik der KPD. Das wurde aber oft durch das Kollektiv der Vertreter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Bruderparteien im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale korrigiert. So groß der Schaden war, den Stalin der KPSU und der internationalen Arbeiterbewegung zugefügt hat, so ist es doch auch Tatsache, dass das Sowjetvolk unter Führung der KPSU selbst unter diesen schweren, komplizierten Bedingungen einen ruhmreichen Kampf beim Aufbau des Sozialismus geführt hat und trotz der Fehler Stalins, dank des Fortwirkens der leninschen Ideen in der KPSU, siegte das Sowjetvolk im großen Vaterländischen Kriege. Auch wir, die Mitglieder und die Führung der KPD, haben unter dem stalinischen Personenkult und seinen Terrormethoden gelitten. Und wenn es einige Leute genau wissen wollen, unser Politbüro hat sich gegen die stalinischen Methoden gewandt und fand dabei Verständnis und Unterstützung bei sowjetischen Genossen und beim Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, Genossen Georgi Dimitrov. Das ist die Wahrheit. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges verteidigt Ulbricht aus Moskauer Sicht den Hitler-Stalin-Pakt als einen Erfolg sowjetischer Friedenspolitik und setzt sich nach der Aufteilung Polens und der Einverleibung der baltischen Staaten in die Sowjetunion in Übereinstimmung mit der hitlerdeutschen und der sowjetischen Propaganda für die Beendigung des Krieges ein und polemisiert gegen den englisch-französischen Kriegsblock. Der aus sowjetischer Not, nicht aus Einsicht entstandenen Anti-Hitler-Koalition nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion wurden gegen Ende des Krieges einige demokratische Konzessionen auch im kommunistischen Bereich gemacht. Die Auflösung der Komintern, die Zulassung auch sozialdemokratischer und bürgerlicher Parteien in den von den Sowjettruppen besetzten Gebieten. Doch die Anpassung bleibt taktischer Natur, auch bei Ulbricht. Als er 1945 in Berlin und im übrigen sowjetisch besetzten Teil Deutschlands als Leiter der Gruppe Ulbricht im Auftrag der sowjetischen Besatzungsmacht Bürgermeister einsetzt und örtliche Verwaltungen organisiert und Gewerkschaftswahlen vorbereitet, lautet die entscheidende Richtlinie, die er seinen Mitarbeitern gibt: Es ist doch ganz klar, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Nach derselben Regel wird mit direkter Unterstützung der Besatzungsmacht die Vereinigung mit der SPD zur SED betrieben,